unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Seine Dornenkrone nahmen sie ab, legten ihn ohne die Würde ins Grab. Als sie gehetzt und müde andern Abends wieder zum Grabe kamen, siehe, da blühte auf dem Hügel jenes Dornes Samen. Und in den Blüten abendgrau verhüllt, sang wunderleise eine Drossel süß und mild, eine helle Weise. Da fühlten sie kaum mehr den Tod am Ort, sahen über Zeit und Raum, lächelten im hellen Traum, gingen träumend fort. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir ist meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich selber bin Journalistin. Sabine Rückert ist mein Name. Und, liebe Johanna, wer hat dieses Gedicht geschrieben? Gerade wollte ich dich fragen. Chamisso? Nein, Bertolt Brecht. Echt? Und es heißt Karsamstagslegende. Okay, lies nochmal den Anfang auf jeden Fall. Seine Dornenkrone nahmen sie ab, legten ihn ohne die Würde ins Grab. Als sie gehetzt und müde andern Abends wieder zum Grabe kamen, siehe, da blühte aus dem Hügel jenes Dornes Samen. Wie alt war er, als er das geschrieben hat? Das weiß ich nicht. Das entsteht in meinem Balladenbuch, leider ohne Jahreszahl. Und in den Blüten abendgrau verhüllt sang wunderleise eine Drossel süß und mild, eine helle Weise. Da fühlten sie kaum mehr den Tod am Ort, sahen über Zeit und Raum, lächelten im hellen Traum, gingen träumend fort. Der ist ja sehr christlich erzogen worden, der Bertolt Brecht, ist sehr viel in der Kirche gewesen. Biblische Texte haben ihn total geprägt. Der kannte sich auch sehr gut in der Bibel aus. Das mit dem gingen träumend fort erinnert mich auch an diesen Psalm. Psalm 126. Wie lautet der? Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Genau, ja. Das kennt er auch. Das kennt er und er hat ja auch diese starke biblische Sprache in seiner eigenen Poesie immer wieder verwendet. Und er beschreibt auch einmal, wie er heulend in der Matthäus-Passion sitzt. Die wir letztes Mal durchgenommen haben und in der schon viele heulend saßen. Ja. Unter anderem ich. Also der Bertolt Brecht, seine glaubensvollen Visionen hat er dann ins Politische übersetzt. Ja, dieses Prophetische auch. Ja, aber er hat es auch ins Politische übersetzt, dass die Menschen, die ohne Würde und entwürdigt getötet werden von irgendeiner Staatsmacht oder die als Widerständler getötet werden, dass die nicht tot zu kriegen sind. Ich glaube, das ist in diesem Gedicht auch, der ohne Würde ins Grab geschmissen wurde. Dann hat er natürlich auch die Widerständler der Geschichte im Kopf, die dann einfach trotzdem nicht vergessen wurden, weil sie so würdelos verscharrt wurden. Ja, nicht nur deshalb, sondern weil sie vorher was getan haben, was dazu geführt hat, dass man sie würdelos verscharrt. Genau. Aber das ist natürlich, da haben wir ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, gehört es nicht zu dem Leben eines großen Widerständlers, eines großen Religionsstifters, eines großen Philosophen, eines großen Gegengewichts zur Weltregierung sozusagen, dass es dann stirbt. Also was wäre aus Jesus geworden ohne Judas, haben wir gefragt. Einer, der nicht am Kreuze hängt, sondern am Kreuze schnitzt. Und dem man seine früheren Ausbrüche längst vergeben hat. Ich glaube, es gibt auch große Denker, die im Bett gestorben sind und zwar vergnügt und trotzdem lesen wir sie, was weiß ich, wie Aristoteles oder Platon. Ich meine, Sokrates stirbt so, ja, aber Platon nicht. Auch an Sokrates ging der Kelch nicht vorüber. Ja, das stimmt. Also jedenfalls, ich glaube, dass die Vorstellung von einer Auferstehung, die kannst du natürlich auch politisch deuten und kannst du auch politisch lesen. Und ich glaube, das hat der Bert Brecht auch gemeint. Aber wir wollten heute über die Auferstehungstexte reden. Heute ist das sechste Ostern, das eine Folge ausmacht. Also unsere sechste Osterfolge haben wir heute. Am Anfang haben wir über Trost gesprochen. Dann haben wir verschiedene, immer große Texte gelesen an Ostern. Letztes Mal haben wir uns an Ostern, also letztes Jahr, im Jahr 2024, haben wir uns an Ostern über die Frage unterhalten, warum man an Dinge glaubt, die es nicht gibt. Und dieses Mal sind wir an Ostern tatsächlich an der Bibelstelle gelandet, in der es um Ostern geht. Da wir aber die meisten Ostertexte schon abgeräumt haben, nehmen wir diesmal die Matthäus-Variante. Die ist ein bisschen komisch, was die Auferstehung angeht. Wer sich die anderen Varianten anhören will, der soll sich im letzten Jahr diese Folge anhören. Über Markus und Johannes haben wir da gesprochen. Aber jetzt wollen wir anfangen? Ja, gut. Möchte gerne wissen, wie der Matthäus anders als Johannes und Markus die Auferstehung schildert. Ja, also ein bisschen eigenartig. Also wir hören es uns an. Es geht schon damit los, dass gleich gesagt wird, also es geht jetzt gar nicht um die Auferstehung, so wie bei den anderen, sondern es wird hier einmal erstmal eine Zusammenkunft geschildert. Und zwar die der hohen Priester und der Pharisäer, und die gehen zu Pilatus. Das ist etwas, was die anderen nicht haben. Mhm. Ne? Das ist die einzige Quelle hier für diese Verschwörung. Also die hohen Priester und Pharisäer gehen zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Was bedeutet das? Sich auf das Fest rüsten, also auf, ich nehme an, jetzt aufs Passafest rüsten. Ja. Und da gehen sie hin und sagen, Herr Pilatus, es fiel uns eben gerade ein, dass dieser Betrüger, damit meinen sie Jesus, als er noch lebte, behauptet hat, ich gehe nach 3 Tagen wieder auf. Bitte gib den Befehl, dass das Grab bis zum 3. Tag sicher bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre schlimmer als alle anderen zuvor. Und der Pilatus sagt, ihr sollt eure Wache haben, geht hin und sichert das Grab so gut ihr könnt. Und daraufhin gingen sie, um das Grab zu sichern, und versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort. Und was dann kommt, das hören wir uns jetzt an. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, »Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat.« Und dann trägt er ihnen noch auf, geht schnell zu den Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden und er geht euch gleich voraus nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Und sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und heller Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Und sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder, umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Ist das also nicht eine merkwürdige Auferstehungsgeschichte? Ja, also erstens, diese ganze Geschichte mit dem Erdbeben zieht sich durch. Ja. Und mit den Engeln zieht sich durch. Und, setzt er sich oben auf den Stein, ja, wie ein Blitz, leuchtete wie ein Blitz. Und es ist ein bisschen comicartig, finde ich, oder? Es hört sich nach Slapstick an. Ja, also was wir auf jeden Fall, glaube ich, lernen, ist das eine, dass so diese Vorstellung, dass einer von den Toten aufersteht, bei den Leuten damals gar nicht so aus der Welt war. Mhm. Also das, glaube ich, lernen wir. Mhm. Also die Sensation, die wir jetzt aus dem naturwissenschaftlichen Zeitalter sagen, das geht einfach nicht oder sowas, die war da schon nicht so außer der Welt. Mhm. Und das andere, was wir lernen, ist, dass diese Bezweiflung, dass das stimmt und dass die Jünger vielleicht doch alles gelogen haben und so auch schon in der Welt war. Der Text setzt sich ja auseinander mit dem Vorwurf, das habt ihr alles nur erfunden. Ja. Und dieser Vorwurf, der zieht sich ja von Anfang an durch. Und das zieht sich auch bei den anderen Evangelien durch. Ja, es zieht sich, also man setzt sich damit auseinander und gleichzeitig kann kein Mensch verstehen, warum sich dann diese andere Version, er ist auferstanden, durchgesetzt hat. Das ist das Wunderliche. Aber wir wissen es doch. Wir wissen doch, dass jetzt auch gerade in diesen Tagen, obwohl wir alle möglichen Medien haben und alle möglichen Informationsquellen, setzen sich trotzdem Irrlehren und verrückte Behauptungen durch und werden eben von bestimmten Leuten in die Welt gesetzt und dann so lange betrieben, bis sie irgendwie einen Platz in der Gesellschaft oder in den Gedanken gefunden haben. Und es gibt ja auch viele, die das den Jüngern und den Aposteln vorwerfen. Kann schon gewesen sein, dass sie das mit einer geschickten PR durchgesetzt haben. Dass die Leute, und gerade in der Antike, wenn man tatsächlich in diesem Weltenraum, in diesem Geistesraum lebt, dass sowas möglich ist, dass die dann tatsächlich ihre Anhänger gefunden haben. Ja, aber sie haben sich ja gleichzeitig über Feigheit, haben wir ja auch gesprochen, sie haben sich ja gleichzeitig dann eigentlich der Todesstrafe ausgesetzt. Also sie haben ja echt was riskiert dafür. Ja. Also dafür, dass man sich wichtig machen will, muss man sagen, dafür haben sie ja ganz schön viel riskiert. Blutgeld bezahlt. Haben sie, ja. Ich meine, der Paulus, der war ja auch kein blöder Mann. Der Paulus hat ja dann diese Auferstehungsgeschichte sozusagen zum absoluten Zentrum seiner Lehre gemacht. Der ist ja derjenige, der im Grunde genommen gesagt hat, wenn du nicht an die Auferstehung glauben kannst, dann ist das alles Mist, was du sonst noch glaubst. Denn Jesus kannst du ohne seine Auferstehung gar nicht verstehen. Und man erfährt ja auch beim Paulus ganz wenig darüber, was da Jesus gesagt hat, sondern dieses Kreuz. Es ist für die Welt ist es ein Skandal, schreibt er im Korintherbrief. Für uns ist es eine Gotteskraft. Also dieses Kreuz wird und die Auferstehung wird für den Paulus dann, der ja der Älteste ist, der am nächsten dran ist. Das stimmt, ja. Der war ja praktisch ein Zeitgenosse von Jesus. Ja, wird das sozusagen zum Zentrum. Und das war ein hochgebildeter Mann. Das ist auch an allen Ecken und Enden ein aufgeklärter Mann. Also wir werden es heute nicht lösen, wir das Problem. Nicht lösen. Mir wir fällt werden, nur auf, dass es hier etwas eigenartig erzählt ist und in keiner Weise so schön wie in den anderen. So schön die Matthäus-Passion ist, so doof ist die Matthäus-Auferstehungsgeschichte. Ja, also die Exegeten sagen ehrlich gesagt, das ist auch dran geklebt. Ja? Ja, ja. Also dieses, es endet mit dem Tod. Nein, also wahrscheinlich gibt es da Auferstehung, aber auch dieser ganze Missionsbefehl, der dann hinterher kommt, geht in die Welt hinaus. Ja, furchtbar. Und, ich habe das noch gar nicht vorgetragen. Ja, also man nimmt an, dass das sozusagen sekundär ist und man muss dieses Buch irgendwie vollenden. Weißt du? Ich nehme an, dass der schon mit dem Engel und am Grab, dass das vielleicht damit geendet hat und dass dann alles andere, was dann mit den Jüngern noch passiert. Ja, das sind ja nur noch ein paar Zeilen. Ja, es kommt ja dieser ganz zentrale Satz mit dem Missionsbefehl, kommt ja jetzt da hinten dran. Ja. Was mich immer wundert ist, dass gerade bei dem Matthäus immer dieses Galiläa so eine Rolle spielt. Also wir sind ja jetzt in Jerusalem, in der Hauptstadt. Wir sind in der Davidsstadt. Und dann heißt es, aber treffen tun wir uns dann am See Genezareth. Treffen tun wir uns in Nordisrael. Ich habe auch nicht so richtige Erklärungen nicht gefunden, warum das Galiläa so eine wahnsinnige Rolle ist Heimat, ne? In dieser Geschichte spielt. Es ist Heimat. Es ist seine Heimat. Ja. Ja. Es ist die Heimat und es ist natürlich nicht gefährlich. Die waren ja immer noch die Anhänger des Verbrechers, der die Todesstrafe erlitten hat. Natürlich konnten die jetzt nicht weiter in Jerusalem rumlaufen. Okay, wir hauen ab, wir gehen nach Hause. Ja, sicher. Was gibt's hier noch zu gewinnen? Er ist weg. Ja, und wir gehen nach Hause. Das ist auch ein Unterschied. Ja. Weißt du, in den anderen Evangelien spielt doch das alles das Weitere. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen und so weiter. Das müssen jetzt auch die Leute bitte anhören. Das haben wir alles im letzten Jahr extrem durchgenommen. Aber diese ganzen Begegnungen spielen doch in den anderen Evangelien rund um Jerusalem. Also hier geht es zurück nach Galiläa. Und auch diese Frauen, die ihm begegnen, er sagt, grüßt euch. Also was ist denn das für eine, ich bin auferstanden, hallo. Weißt du, so schlecht erzählt ist das. Und sie gehen auf ihn zu und werfen sich vor ihm nieder und umfassen seine Füße. In den anderen Evangelien kann man ihn gar nicht anfassen. Da heißt es, noli me tangere, fass mich nicht an. Das ist Johannes. Ich bin nicht von dieser Welt. Im Johannesevangelium. Ja, das sind doch ganz andere Auferstehungsfantasien als das hier. Die haben auf jeden Fall dieses Schwebende lassen die da. Und das ist etwas, das ist jetzt etwas knorzig erzählt. Es knorzig. Und vielleicht ist es aber auch in Anlehnung ein bisschen auch das durchgängig bei Matthäus, dieses, dass die Leute aus den Gräbern kommen und so, ist vielleicht auch eine Assoziation zu diesem, ich weiß nicht, ob du den Text schon mal gelesen hast, beim Propheten Ezechiel im 37. Kapitel. Die Hand des Herrn legte sich auf mich und der Herr brachte mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorbei. Und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen. Sie waren ganz ausgetrocknet, also Skelette. Er fragte mich, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir, sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch. Ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war. Und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zum Geist, rede Menschensohn, sag zum Geist, so spricht Gott der Herr, Geist, komm herbei von den vier Winden. Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf ein großes, gewaltiges Heer. Das ist wie ein Horrorfilm geschrieben, gell? Ja, also das erinnert mich an Game of Thrones. Da gibt es diese Fantasien, wie dann die Toten auferstehen und sich dann langsam auch mit Hilfe der ganzen Computertechnik dann auf einmal das an ihnen, das Fleisch an ihnen hochwächst und so weiter. Das ist alles hier geschildert. Es ist alles abgeschrieben von Ezechiel. Ich meine, das ist ja tausende von Jahren alt, dieser Ezechiel. Wann hat der gelebt? Ja, der hat 2500 Jahre, der hat auch so um 500 hat er vor Christus gelebt. Der hat ja auch noch andere ganz fürchterliche Visionen. Der Ezechiel ist eine furchtbar nervige Figur. Aber er ist eine gute Vorlage für moderne Filme. Ja, ein toll. Also haben wir ja schon häufiger gehabt hier im Podcast, dass die moderne Filmindustrie sich hier an den biblischen Geschichten orientiert. Aber, und da bedient sich jetzt auch der Matthäus schon, wenn die da aus den Gräbern kommen und herumlaufen und der Jesus dann auch aus dem Grab kommt und grüß dich sagt. Ja. So ähnlich ist es ja auch bei dem Lazarus geschildert. Mhm. Während unsere anderen Auferstehungstexte, die haben dieses Schwebende. Ja, aber der Lazarus ja auch. Ja. Der Lazarus wird doch groß eingeleitet. Der wird eingeleitet und dann schaut man, ob er da ist, hier sitzt ein Engel, der sitzt irgendwie blitzartig, kommt dann da. Ja. Also wie gesagt, es ist mir ohne Geheimnis und es ist auch irgendwie, wird es banalisiert, diese Geschichte, finde ich. Ja. Im Gegensatz zu den anderen Evangelien. Ja. Wird es banalisiert. Ich weiß nicht, warum. Lass mich los, lass mich gehen, sagt. Also diese Geschichte, die wir letztes Jahr besprochen haben, wo die Maria Magdalena am Grab sitzt und versucht, ihn anzufassen. Ja. Und er dann sagt, berühre mich nicht oder lass mich. Ja. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, da bleibt das Geheimnis. Und der Matthäus, der macht daraus ein, wie der Ezechiel, der Tote kommt irgendwie aus dem Grab. Ja, es ist irgendwie ein B-Picture. Ja. Ja, während das andere ist also hoch differenziert. Wir haben ja auch die Emmaus-Brüder. Und dieses Verschwinden bei Erkennen, immer wenn er erkannt wird, verschwindet. Und dieses ganze metaphysische, bisschen gespenstische, aber unglaublich spannende, das ist hier zerstört, finde ich. Ja, durch schlechtes Handwerk. Also schlecht erzählt. Jetzt habe ich auch eine Geschichte. Und zwar eine richtige Auferstehungsgeschichte. Und ich muss leider sagen, sie ist von mir. Sie ist von mir, aber ich habe die Geschichte eines Auferstandenen recherchiert Ich habe ihn leider nicht selber sprechen können, er ist schon verblichen, aber er ist auferstanden. Und so hieß auch die Geschichte Auferstanden aus Lawinen. Ich muss dazu sagen, dass wir manchmal Skifahren gehen, meine Familie und ich. Und dann gehen wir mitunter nach Lech. Lech ist ein Skigebiet in Österreich, das sehr, sehr schick ist. Und die Geschichte von Lech begann mit einer Auferstehung. Und die Geschichte dieser Auferstehung ist auch die Geschichte der Auferstehung eines Ortes. Und deswegen hat mich das so interessiert und da bin ich nach Lech gefahren und habe die Geschichte von Franz Josef recherchiert. Und die Geschichte geht so. Wer in Lech, einem der teuersten Wintersportparadiese Österreichs, Skifahren will, kann nur einen Weg nehmen. Er muss über die gewundene Passstraße am Arlberg hinauf. Von der Bahnstation Langen unten im Tal vorbei am Ort Stuben und dann hinein in eine gigantische Stahlbetonkonstruktion aus Tunnelröhren und Galerien, die den Verkehr vor all den Gefahren schützt, die der Berg herunterschickt. Unzählige Limousinen und SUVs brausen hinauf zum Flexenpass auf 1773 Meter Höhe und danach weiter hinter ins Gebirge, über Zürs in den Kessel des Wintersportorts Lech. Dort warten 305 Kilometer Schneepiste und über 90 Lifte auf den Touristen. Dort lachen luxuriöse Hotels, Restaurants und Après-Ski-Bars ein verwöhntes internationales Publikum an. Auch der Milliardenjongleur René Benko betrieb, kann man heute fast sagen, in Lech ein alpines Hideaway für Superreiche. Doch wer den Blick zu den Bergen aufhebt, erkennt den Preis der garantierten winterlichen Schneepracht. Die Hänge rund um Lech sind mit Schneefanggittern und Lawinenverbauungen zugetackert. Das hatte ich dann auch im Bild, sieht man, dass diese ganzen Hänge wirklich zugetackert sind mit diesen Schneefanggittern. Sie sollen den Ort vor der dräuenden Katastrophe schützen. Die Straße zum nur 7 Kilometer entfernten Nachbarort Wart, das ist dann noch weiter hinten im Tal, ist in jedem Winter vollständig gesperrt, weil unablässig Schneemassen zu Tal stürzen und seit Jahrhunderten Passanten und Fahrzeuge unter sich begraben. Als der 22-jährige Fuhrmann Franz Josef Matisse am 20. Dezember 1886 diesen Weg umgekehrt, also von Wart, wo er lebte, Richtung Lech nahm, dachte noch niemand daran, eine Strecke der Lawinen wegen zu sperren. Nur ein paar hundert sehr widerstandsfähige Menschen leben damals hier oben. Viele Familien haben die Gegend längst verlassen und sind in die Fremde gezogen. Wart und Lech bestehen höchstens aus ein paar verstreuten Gehöften. Man lebt von Butter- und Käseproduktion, alles andere muss aus dem Tal heraufgeschafft werden. Die Winter sind schneereich und erbarmungslos, die Leute arm und bitterarm ist die Familie Matisse mit den vielen Kindern. Franz Josef ist das Älteste. Schon seit Jahren arbeitet er als Fuhrmann. Zweimal die Woche muss er von Wart über Lech und Zürs und Stuben hinunter zum Bahnhof nach Langen, wo er Käse und Butter anliefert und Weizen, Kartoffel, Äpfel und Tabak für die Gemeinden abholt. Franz Josef kennt die Natur und er weiß um die Gefahr des weißen Todes, wie es heißt, der schon viele Bergbewohner geholt hat. Noch in der Nacht hat er sein Pferd vor den Schlitten gespannt und ist aufgebrochen, um den Weg von Wart nach Lech zu überwinden, solange es noch so kalt ist und die Lawinen droben hängen. Er hat eine Laterne dabei und eine Schaufel, um verschüttete Passagen freizugraben. Bei Tagesanbruch erreicht er Lech und steigt dann weiter hinauf zum Nadelöhr des Flexenpasses. Also das ist also eine Linie, ne? Hinten ist Wart, dann geht es nach Lech und dann geht es über den Flexenpass nach unten ins Flexental. Da fließt unten ein Bach, sehr steile Hänge, die laufen V-artig zusammen. Und links, wenn man davor steht und reinguckt, links zieht sich dieser Weg runter. Bei Tagesanbruch erreicht er Lech und steigt dann weiter hinauf zum Nadelöhr des Flexenpasses. Ganz eng, dabei muss er durch Zürs wo sich heute Hotelburgen, Türmen und gigantische Parkplätze vor den Gondelliften breitmachen, versinken damals 3 unbewohnte Hütten im Schnee. Jenseits des Passes geht es dann mit Pferd und Schlitten den gerade 1,5 Meter breiten und gefährlich steilen Saumweg hinab ins 350 Höhenmeter unterhalb gelegene Örtchen Stuben. Das ist der schlimmste Teil der Strecke. Er verläuft am Südhang der Flexenschlucht, genau gegenüber der heutigen Galerie der Passstraße. Also die Flexen ist auf der Südhang und heute verläuft die Passstraße am Nordhang und war damals die einzige Verbindung zur Außenwelt. Von der Brüstung der modernen Flexenpassstraße am Nordhang kann der motorisierte Wintertourist, also ich, im März 2024 wie durch ein Zeitfenster einen schaudernden Blick in den Dezember von 1886 werfen. Über den Flexenbach hinweg, der tief unten verläuft, ist an der Felswand der anderen Seite der enge, vielfach vom Schnee verschüttete Franz-Josefs-Weg zu erkennen, dessen Name an die Geschehnisse erinnert, die im Folgenden geschildert werden. Ein Anblick, wie man ihn heute nur von Bildern aus den Gebirgsdörfern Afghanistans oder Nepals kennt. In unseren Tagen dient der Franz-Josefs-Weg im Sommer als Wanderpfad, im Winter gilt er als unbegehbar. Der Franz-Josef aber musste ihn gehen. Zur Linken des jungen Fuhrmanns schlängelt sich damals der Wasserlauf in der Tiefe. Er muss mit Pferd und Schlitten vorbei an Felsnasen und engen Schluchten, also wenn da immer noch so Bäche runterkommen, ja, da bilden die ja dann noch so Schluchten, diese Wege in den Felswänden, die sogenannten Tobel. Er passiert zahlreiche Kehren, die nennt man Flexen, und eisige verschüttete Stellen. Mut backt Brot, ist sein Motto. Das Motto eines Menschen, dem das Leben keine Wahl lässt. Drunten am Bahnhof Langen, der vom kurz zuvor 1884 fertiggestellten Arlberg-Tunnel profitiert, holt der Fuhrmann das bestellte Mehl ab. Doch mehr als 5 Zentner vermag das Schlittenpferd nicht über den eisigen Steig hinauf zum Flexenpass zu ziehen. Deshalb lagert Franz Josef die erste Fuhre in einem hochgelegenen Schuppen unterhalb des Passes ein und steigt wieder ab. Andern Tags in der Herrgottsfrühe des 21. Dezember klettert er mit dem Rappen ein zweites Mal zum Pass hinauf. Inzwischen hat das Schneetreiben eingesetzt. Nochmals lagert Franz Josef die Mehlsäcke am hochgelegenen Schuppen ein und kehrt gegen 10:30 Uhr vormittags ein drittes Mal um, um für seine Auftraggeber auch noch die letzte Fuhre vom Bahnhof zu holen. Was nun geschieht, hat Franz Josef Matthies zu einer lokalen Legende gemacht. Bis heute hört jedes Kind seiner Gegend schon in der Schule von diesem unglaublichen Schicksal. Wer 30 Stunden unter einer 6 Meter dicken Schneeschicht begraben liegt, ist aller Erwartung nach tot und muss schweigen von der Qual und dem Entsetzen eines rettungslos Verschütteten. Doch Franz Josef wird viele Jahre später erzählen von jenen finsteren Stunden, in denen er seinen ersten Tod starb, auf dem er wieder auferstand. 1914 wird er als 50-Jähriger einem Lehrer namens Josef Andreas Bickel die ganze Geschichte in langen Interviews schildern. Und Bickel wird alles aufschreiben. Auch, dass man damals die Schneemassen an den Wängen des Flexentales auf etwa 50.000 Kubikmeter schätzte und dass schon ein paar Wannen voller Schnee, die von einem haushohen Felsen fallen, ein Fuhrwerk in den Abgrund zu werfen vermögen. Laut dem Bericht bemerkt Matthies bei jenem dritten Abstieg ins Tal, dass vor ihm eine Lawine abgegangen ist, die ihm nun den schmalen Pfad hinunter unpassierbar macht. Er lässt also das Pferd stehen, holt seine Schaufel, um einen Durchgang für das Fuhrwerk zu schaffen. Da bricht eine weitere Neuschneelawine los. Mit Donnergrollen reißt sie den Mann 300 Meter tief in die Schlucht des Flexenbaches. Ihr folgt gleich danach noch eine dritte Pulverschneelawine, die ihn vollständig unter sich begräbt. Zusammengekrümmt liegt Matthies jetzt in einem nachtschwarzen Uterus aus Schnee. Die Beine hat es ihm nach hinten gedrückt. Eines ist gebrochen, aus einer breiten Kopfwunde rinnt Blut, das er später gegen den schrecklichen Hunger aufschlecken wird. Zunächst schreit und weint er und kämpft mit der rechten, noch halbwegs beweglichen Hand gegen die drückende Enge der Schneewände an. Dann wird ihm heiß, dann geht der Sauerstoff aus, dann fällt er in Ohnmacht. Bald aber kommt er wieder zu sich, denn während seiner Besinnungslosigkeit ist ein Wunder geschehen. Die Lawine hat ihn ins Bachbett gerissen und dabei das Wasser aufgestaut. Jetzt gräbt sich der Flexenbach langsam zum Verschütteten durch und an ihm vorbei und schaufelt ihm so eine Atemhöhle frei, ohne ihn vollständig zu überschwemmen. Im eiskalten Wasser liegend wäre Matisse wohl erfroren, doch ein gesunder, warm angezogener Mann, der genug Fettgewebe hat, kann in einer Schneehöhle, die ihm ein paar Zentimeter Spielraum lässt, einen gewissen Zeitraum überleben. Das ihn umgebende Luftpolster leitet die Energie nicht ab und speichert die Körperwärme. Und so harrt Matisse mehr als einen Tag und eine ganze Nacht in unvorstellbarer Todesfurcht aus, bis er über sich plötzlich das Schaufeln und Rufen von Männern hört, die nach ihm suchen. Ein Wachtmeister und ein Briefträger haben das verwaiste Pferd und den Schlitten des Verunglückten an der Absturzstelle entdeckt. 44 Männer aus allen Dörfern eilen daraufhin herbei, um im Schneegestöber eines einsetzenden Wintersturms nach dem Toten zu graben. Denn damit, dass Matisse die Lawine überlebt haben könnte, rechnet niemand. Weil dauernd Schneekaskaden abgehen und es lebensgefährlich wird, brechen die Helfer die Suche ab und setzen sie erst am Morgen des 22. Dezember fort, wie das Vorarlberger Volksblatt in seiner Weihnachtsausgabe von 1886 berichtet. Am Nachmittag finden sie ihn. Mit meterlangen Eisstangen stochern sie im Tiefschnee nach der Leiche, als plötzlich eine Kraft aus der Tiefe eine der Stangen packt und nach oben schiebt. Ein stummer Schrei aus dem Totenreich. Langsam holen sie den Verschütteten ans Licht. Um 17 Uhr legen sie ihn auf die Trage und schaffen ihn vorsichtig nach Stuben hinab. Im allerletzten Moment, hinter den Rettern, stürzen die Schneemassen der Flexenbach-Schlucht in sich zusammen. Keiner hätte überlebt. 63 Tage braucht Franz Josef Matisse. Dann fährt er mit seinem Pferd wieder auf dem schmalen Saumweg zum Bahnhof und retour. Auch in den Wintern. Niemand hat aufgezeichnet, wie er mit seinem Trauma fertig wurde. Ob er nachts von eigenen Schreien wach wurde. Ob Depressionen ihn verdunkelten. Oder ob er sich vor Angst erbrach, bevor er den Weg am Flexenbach wieder nahm. Matisse selbst verliert über seinen Seelenzustand kein Wort. Das Einzige, was durch die ausführlichen Schilderungen des Lehrers Bickel hindurchschimmert, ist eine namenlose Einsamkeit, die den Fuhrmann danach umgibt. Er heiratet nie, er bleibt immer für sich. Später lebt er sogar 6 Winter lang mutterseelenallein in Zürs, wo er eine kleine Hütte, die Alpenrose, pachtet, in der durchziehende Fuhrleute an stürmischen Tagen Zuflucht finden. Matisse gilt als Fachmann für Wintergefahren. Die Alpenrose gibt es immer noch. Sie ist heute ein riesiges 4-Sterne-Hotel für den Ski-Jet-Set des Clubs Robinson, direkt am Lift. 1890 zieht die Familie Matisse von dem hintersten Winkel in Wart hinunter nach Stuben, also auf die halbe Höhe. 1891, genau 5 Jahre nachdem Lawinen Franz Josef, wird ein zweiter Mann an derselben Stelle von einem Schneerutsch in die Tiefe gerissen und der, Vater von 6 Kindern, geht dabei zugrunde. Jetzt kommt Leben in die Bürgermeister. Ihre Gemeinden haben nur geringe Beschwerdemacht, doch sie versuchen mit aller Kraft eine sichere Straße durchzusetzen, um an Fortschritt und Entwicklung im Tal teilhaben zu können, ohne jedes Mal Leib und Leben zu riskieren. Gemeinsam machen sie Druck bei ihrem Landeshauptmann und der bei der Regierung Österreichs. Ob sie dem Lawinen-Josef seinerzeit als lebendiges Menetekel zu den Terminen bei Behörden und Politikern mitgenommen haben? Heute würde man es machen und würde ihn gleich noch bei einer Pressekonferenz präsentieren, um einem sehr dringlichen, aber auch sehr, sehr teuren Anliegen Nachdruck zu verleihen. Doch das Martyrium des Franz Josef Matisse hat sich damals auch schnell herumgesprochen. Birgit Heinrich, die Historikerin und Leiterin des Gemeindearchivs aus Lech, hat keinen Zweifel daran, dass das grauenhafte Schicksal dieses Mannes einer der Gründe war, warum 1895 tatsächlich der Bau der Flexenpassstraße in Angriff genommen wurde. Der Staat übernimmt die Hälfte der Kosten, das Bundesland 40% und die kleinen Gemeinden tragen zusammen die restlichen 10%. Die neue Passstraße wird nun in die andere Flanke des Flexenbachtals geschlagen und dort verläuft sie bis heute, wobei sie in den vergangenen 130 Jahren wieder und wieder modernisiert, teilweise durch den Fels gesprengt, in Beton gehüllt und immer weiter verbreitert wurde. Bei der Eröffnung 1897 findet nur ein Pferdefuhrwerk auf ihr Platz. Doch Ausweichstellen helfen bei Gegenverkehr. Die gefährlichsten Passagen werden schon damals mit Lawinenschutzdächern gesichert und über einen Sturzbach wird eine halsbrecherisch wirkende Brücke geschlagen. Zwar wird auch die Flexenpassstraße um die Jahrhundertwende immer wieder zugeweht und verschüttet, doch finden jetzt mehr und mehr Winterurlauber herauf. Und mit dem einsetzenden Skitourismus, der in den 20er und 30er Jahren in Zürs, Lech und Wart eine regelrechte Entwicklungsexplosion auslösen wird, ziehen auch die städtischen Einflüsse und der Wohlstand hinauf in die Bergdörfer. Ein Foto von 1906 zeigt den allerersten Skikurs in Österreich. Der dritte von links im karierten Pullover ist der damals 41-jährige Lawinen-Franz Josef. Wer heute von Lech über die Flexenpassstraße nach Stuben hinunterfährt und beim Haus Nummer 10 klingelt, das hinter einer gigantischen Lawinenmauer aus dem Jahr 1849 Schutz gefunden hat, dem öffnet ein etwa 60-jähriger Skilehrer und Skitourenführer mit einem braun gebrannten guten Gesicht. Es ist Franz Josef Matthys, der Urgroßneffe des Auferstandenen. Mit seiner Frau Silvia betreibt er hier eine Pension und ist bis heute, wen wundert's, Mitglied in der örtlichen Lawinenkommission, einem Gremium aus drei erfahrenen Männern, die den Schutz der unteren Passstraße verantworten. Wenn tollkühne Skifahrer unter eine Lawine geraten, was immer wieder passiert, dann zieht auch Matthys, wie sein Urgroßonkel früher, mit hinaus und gräbt und holt die Menschen aus dem Schnee halbtot oder tot. Hier oben hat sich vieles verändert, aber die Lawinen sind die gleichen geblieben. Matthys duldet keine Spitznamen. Selbst gute Freunde müssen ihn Franz Josef ansprechen. So sehr bewundert er den unverwüstlichen Urgroßonkel, nach dem er benannt ist. Der war ein harter Hund, sagt er. Gegen den sind wir alle Weicheier. Kürzlich hat er das Gedenkkreuz mit dem blauen Herzen, das droben am Franz-Josefs-Weg die Absturzstelle anzeigt, restaurieren lassen. Und ein riesiges Foto, auf dem er sich in der Originalbekleidung des Urgroßonkels ablichten lässt, zeigt er auch vor. Nur wenige Schritte vom Haus Matthys entfernt liegt das Kirchlein von Stuben. Auf seinem Friedhof schläft das legendäre Lawinenopfer tief unter den meterhohen Schneelawinen, die vom steilen Kirchendach herabgefallen sind. Ein halbes Jahrhundert hat der Fuhrmann Franz Josef Matthys seine eigene Auferstehung überlebt. Noch zwei weitere Male wurde er verschüttet und konnte sich selber retten. Im Januar 1937, als droben in Zürs gerade der erste Schlepplift Österreichs seine Arbeit aufnahm, starb er, 73 Jahre alt, ein zweites Mal. Das ist eine echte Auferstehung. Ja, aber ich frage mich tatsächlich, das ist ja angedeutet in deinem Text, und das frage ich mich oft, was mit Menschen passiert, die unter Trümmern hervorgeholt werden. Dann heißt es ja manchmal, man hat ein Baby nach 24 Stunden noch ausgegraben oder man hat neulich mal eine ganz alte Frau, ja, nach Erdbeben oder wie auch immer, holt man dann die Leute aus den Trümmern. Ja. Wie die danach leben, ja, das frage ich mich manchmal. Oder das frage ich mich auch. Ich frage mich auch, naja, das ist jetzt vielleicht eine ganz andere Geschichte, aber es ist auch eine Auferstehung von den Toten, wie ich neulich diese Hamas-Geißeln, wie die da aus den Tunneln rausgeholt wurden und dann übergeben wurden, wie die danach leben, wenn man eigentlich schon tot war. Wir wissen es nicht. Es ist ja interessant, dass über das Schicksal dieser Hamas-Geiseln nicht viel erscheint. Wir hören nicht, wie es ihnen ergangen ist. Sie sagen ja nichts, um die anderen noch verbliebenen Geiseln nicht zu gefährden. Ja. Es gibt aber keine großen Interviews mit den Geiseln. Ja, das weiß ich, das habe ich gesehen. Ja. Ja, der Punkt ist nur, dass sie danach noch weiterleben und wie man nach, also wie dies, der sagt ja auch nichts. Er sagt auch nichts. Franz Josef, nein. Der sagt auch nichts. Nein, der sagt auch nichts. Ich weiß es nicht, wie man weiterlebt. Aber man kann es nur erdeuten, dass er eben für sich war. Dass er diese große Einsamkeit erlebt hat. Ja, so schien es mir, als ich diese Aufzeichnungen gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Man behauptet ja, dass jeder Mensch den Tod oder die riesige Todesangst, dieses vegetative Angst, schon mal erlebt hat, und zwar bei der Geburt. Ja, das glaube ich sofort. Dass du die größte Angst eigentlich deines Lebens schon hinter dir hast, wenn du geboren bist, weil du durch diesen engen Kanal gestoßen wirst bei der Geburt. Gedrückt wirst, gepresst wirst. Gepresst wirst. Mhm. Und dann hast du eigentlich, also daran musste ich jetzt denken, wie du das vorgelesen hast. Ja, das Uterus, deswegen habe ich das auch, das Wort Uterus gewählt. Ja, wenn du da mal durchgekommen bist, dann hast du eigentlich die größte Todesangst, die man haben kann, schon mal erlebt. Vielleicht ist es deswegen, kann man sowas dann auch überleben, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht ist es sozusagen die Todesangst, die mit unserer Geburt passiert. Vielleicht ist es schon mal sowas wie ein Überlebenstraining von solchen Traumata. Die ganzen Kaiserschnittgeburten haben dann dieses Trauma nicht. Ja, da geht das auf einmal eine Türe auf und kommt von, guckt von oben jemand rein und sagt... Raus damit, Schluss, aufwachen. Ja, man sagt ja auch, die seien nicht ganz so widerstandsfähig. Was? Keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht hören. Ja, also wir waren aber bei der Auferstehung, und das ist jetzt eine Auferstehungsgeschichte ganz irdischer Art. Ja. Unsere biblischen Texte, die berichten ja, außer dem Matthäus, die berichten ja nicht davon, dass irgendwie einer mit Fleisch und Blut vor dir steht und Grüß Gott sagt, sondern die haben ja, auch wenn du die anderen Texte anguckst, die von der Auferstehung oder von der Frage, was passiert, wenn du gestorben bist, handeln, die sagen nicht, du wirst auferstehen, so wie wir das dann in der Tradition mit dem leiblichen Auferstehen, wie wir das dann weitergetrieben haben. Das ist in den Texten nicht, da heißt es irgendwie, du wirst verwandelt oder, also beim Paulus zum Beispiel, oder du kleidest dich um, also du ziehst ein anderes Kleid an. Mhm. Wir ziehen das Sterbliche aus und das Unsterbliche an oder so. Also als ich im Konfirmandenunterricht das Glaubensbekenntnis gelernt habe, was ich natürlich schon konnte, durch Dauerbieten zu Hause, stand noch die Auferstehung des Fleisches. Genau. Früher, ich habe das noch gelernt, die Auferstehung des Fleisches. Ja. Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Es wurde ja jetzt geändert, oder das heißt jetzt, vor 40 Jahren oder vor 50 wurde es geändert. Das heißt dann Auferstehung der Toten. Die Auferstehung des Fleisches, das ist das, was der Ezechiel genau, da geschrieben das hat. Das ist das, was der Ezechiel geschrieben hat. Und das, wo die Leute sagen, ich muss... Ja, aber auch, ich möchte Ganzkörper begraben werden. Ja. Weil dieser Ganzkörper steht wieder auf. Ja, das ist was ganz Gruseliges, weil das steht eigentlich in den Texten gar nicht drin. Das ist diese Ganzkörperauferstehung, die hat der Prophet Ezechiel beschrieben, aber nicht die neutestamentlichen Texte. Ja. Das sind berühre mich nicht oder du wirst verwandelt werden. Das sind alles so schwebende Begriffe, wo das, was wir in unserer Begräbniskultur machen, ad absurdum geführt wird. Du darfst zum Beispiel in Griechenland, wo ich ja derzeit lebe, da gibt es eine einzige Station, wo Leichen verbrannt werden. Und da musst du, eine Leiche musst du dann nach Athen fahren. Und das gibt es auch erst seit 5 Jahren oder so. Wenn sich jemand verbrennen lassen wollte in Griechenland, dann musste er nach Bulgarien gebracht werden, weil das verboten ist. Aha. Also eine Leiche zu verbrennen, ist verboten. Du musst den ganzen Körper begraben. Weil diese orthodoxe Kirche in Griechenland dieses Auferstehung des Fleisches fest in ihrem Glaubenssummarium hat. Und das sollten wir eigentlich beiseite legen. Ja. Wie möchtest du denn mal begraben werden, wenn ich das mal fragen darf, als deine jüngere Schwester? Betonung auf Jünger. Ich glaube, ich möchte ganz gerne in einer netten Urne sein. Also, Du wärst mit einer Urne einverstanden? Ich wäre mit einer Urne einverstanden. Allein die Vorstellung gruselig ist ja, wie willst du denn auferstehen? Willst du auferstehen als 21-Jährige oder als 40-Jährige? Vielleicht kann man sich das raussuchen. Oder vielleicht musst du dann eben als alte Tante wieder auferstehen. Nein, das ist dein Los. Aber ich habe schon für uns beide was Schönes vor, Johanna. Ja, erzähl. Ja, ich habe gedacht, wir mieten uns einen Baum. Ich habe kürzlich einen wunderbaren Baum gesehen. Also ich war kürzlich mit meinem Mann eigentlich wollten wir essen gehen in ein sehr schönes Restaurant am Meer. Und sind wir haben gedacht, ach komm, jetzt tun wir so viel reinstopfen, jetzt gehen wir vorher noch ein bisschen paar Schritte, damit wir hinterher nicht ganz so dick sind. Und dann sind wir ein paar Schritte gegangen und auf einmal waren wir in einem Wald, sehr schöner Laubwald, also an der Küste. Und dann sage ich zu ihm, sag mal, August, warum sind denn da überall so Schilder an den Bäumen? Was ist denn das? Steht da drauf, was das für Bäume sind oder was? Und dann gehe ich näher ran und setze meine Brille auf und dann sehe ich, das sind Namen und Jahreszahlen und alle sind so alt wie ich. Und dann habe ich zum August gesagt, August, hier stimmt was nicht, wir sind in einem Zauberwald. Und dann haben wir uns umgeguckt und dann waren eben neben den Namen und den Jahreszahlen auch so Sprüche und Glückwünsche und weise Worte oder Gedichte. Und dann haben wir gemerkt, wir sind in einem Friedhof und zwar von Leuten, die hier Bäume gemietet haben oder gepachtet haben. Und diese Bäume, da konnte man sich im Wurzelwerk dieser Bäume in einem wahrscheinlich sich selbst auflösenden Urnengefäß begraben lassen. Sehr und bis schön. Zu 12 Leute, fast ein großer Baum. Und habe ich gedacht, jetzt suchen wir mal ein paar Freunde zusammen und dann gehen wir da alle unten rein zu den Wurzelmännchen. Also du hast die ganze WG schon begraben. Ja, das stimmt. Ich habe eine WG und wir machen alle mit. Du gehörst ja dazu und deswegen schlage ich das vor, dass wir uns da alle reinsetzen. Ja, ich find das ist doch gut. Eigentlich ganz schön. Ich finde das gut. Ja, finde ich auch. Und der Baum saugt einen dann so langsam auf. Ich war ja auch schon da. Das ist ja an der Steilküste. Und dann kann man davon ausgehen, dass die irgendwann einmal die Bäume da ins Meer hineinrutschen. Rutschen, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, die brechen dann ab. Die brechen ja dann immer ab. Diese Steilküste wird nach und nach aufgefressen vom Meer. Ich war erst kürzlich wieder da mit den anderen und da haben wir uns das angeguckt und waren hinterher natürlich auch wieder kräftig tafeln. Aber davor haben wir noch einen Spaziergang gemacht bei einem unglaublichen Sturm und Eiseskälte. Sind wir da durchgelaufen und da hatte der Sturm schon wieder mehrere Bäume ins Meer gezerrt. Und das war toll. Das ist eine wunderbare Vorstellung. Ja, das finde ich auch. Mhm. Eine ganz tolle Vorstellung. Ich glaube, dass es andere Seinsweisen gibt im Leben oder in dieser Welt oder in diesem Kosmos. Das glaubst du ja nicht, aber ich glaube das schon. Und deswegen ist es, glaube ich, vollkommen egal, wie man sich begraben lässt. Weil ich glaube, dass die Einmaligkeit eines jeden Menschen, dass die aufbewahrt wird. Die Bibel spricht ja im Übrigen auch seltener von Auferstehung, die spricht ja immer von Auferweckung eigentlich. Mhm. Es geht nicht darum, dass einer aufsteht, sondern dass einer wiedergerufen wird. Das ist die Vorstellung, dass Gott einen widerruft. Ja, wir haben ja so schön bei Kafka gehört, ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie, die Glückseligkeit der Welt. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft. Sehr schön, ja. Ich habe übrigens, apropos andere Welten und so weiter, habe ich auch noch eine weitere Auferstehungsgeschichte dabei. Die ist nicht so, also so sagen wir mal, so banal, wie die ich eben vorgelesen habe, vom Lawinen-Josef, obwohl die mich wirklich sehr berührt hat. Das muss ich wirklich sagen. Sonst und du hast sie auch schön erzählt, muss man sagen. Ja, und ich muss auch sagen, das Aufgehen dieses Ortes, das nur ein versprengtes Dörflein war, man kann sich da Fotos anschauen in Lech, was das für eine gottverlassene Gegend war. Erbärmlich. Und dieser fürchterliche Weg. Also schrecklich. Aber die Frage ist auch doch wirklich, was sind die Menschen doch für Wesen, dass sie sich in solche Gegenden setzen und da bleiben? Aber sie waren ja auch schon wieder zum großen Teil abgewandert, weil nichts ging. Da hatten es mehrere versucht. Es gab eine wahnsinnige Todesrate und auch eine wahnsinnige Todesrate durch Lawinen. Dann bohren die da eine riesige Straße nach oben. Und heute ist das der teuerste Skizirkus von ganz Österreich. Und die Leute leben in Saus und Braus. Wie lange das noch? Das muss man einfach sagen. Wie lange noch? Ja, da oben hält sich aber der Schnee ganz gut. Das wird noch eine ganze Weile weitergehen. Was und hast du jetzt Wer hat es verursacht? Ja, der Lawinen-Franz Josef. Ja. Also, ein ganz armer Kerl. So, jetzt geht's los. Jetzt habe ich was anderes. Ich lese gerade das Buch von Alexei Nawalny, Patriot. Und er beginnt, Nawalny ist tot, wir wissen's, aber er ist schon mal gestorben und wieder auferstanden. Also ähnlich wie der Lawinen-Franz Josef, nur ganz anders. Und er schildert seinen ersten Tod. Selbst in diesem Buch, ein tolles Buch. Also ich bin jetzt noch nicht sehr weit fortgeschritten, aber es hat mich jetzt schon umgehauen. bin ja sowieso ein Fan von Nawalny. Und hier schildert er, wie das russische Regime versucht, ihn umzubringen. Er ist ja ein sehr virulenter Gegner Putins gewesen. Wir haben ja vor kurzem den einjährigen Todestag gefeiert von ihm oder begangen. Und er wurde ja von Putin umgebracht in einem Gefängnis irgendwo in Sibirien. Und vorher wollte man ihn eben umbringen mit Gift. Vorher wollte man ihn schon mal umbringen, da wurde er gerettet. Deswegen konnte er hinterher dieses Buch schreiben, das in Buchhandlungen erhältlich ist. Er schildert, wie er umgebracht werden sollte oder umgebracht wurde im Flugzeug zwischen Tomsk und Moskau. Er fliegt vom sibirischen Tomsk nach Moskau. Und er hat in Tomsk wieder viele wunderbare Dinge gesammelt, mit denen er die Korruption und die Niedertracht der herrschenden Klasse beweisen kann. Er setzt das ja alles ins Internet oder hat es ins Internet gesetzt und hat damit eben Putin böse Schläge versetzt. Hat er nicht auch diese Paläste fotografiert? Ja, die Paläste und dieses ganze Gold. Bescheidene Getue der Regimevertreter. Ja. Und in Wirklichkeit hausen sie in Palästen und baden in Goldmünzen. Okay. Das war das wahre Leben. Und das hat er gezeigt. Und zwar der russischen hungernden Bevölkerung. Ja. Und das hat er natürlich keine gute Stimmung gemacht. Und ein bisschen haben wir es da wie mit unserem Jesus hier, der auch ein paar ehrliche Sachen sagt und dafür sterben muss. So, und jetzt schildert er den Flug, auf dem er sterben soll und, na, hört selber zu. Flug Tomsk-Moskau. Meine sowieso schon gute Laune, weil er so viele Unterlagen gesammelt hat, meine sowieso schon gute Laune steigerte sich noch, weil ich mich auf 3,5 herrliche, entspannte Stunden freuen kann. Zunächst werde ich in eine Folge von Rick and Morty anschauen, dann lesen. Ich schnalle mich an, ziehe meine Sneaker aus, das Flugzeug rollt über die Startbahn, ich wühle in meinem Rucksack, ziehe Laptop und Kopfhörer heraus, öffne das Verzeichnis mit den Rick and Morty Videos und wähle zufällig eine Staffel und dann eine Folge. Ich habe Glück. Es ist die Folge, in der sich Rick in eine Essiggurke verwandelt. Ich liebe sie. Ein Steward schaut missbilligend, bittet mich aber nicht, den Laptop zu schließen, wie es eine überholte Regel der Flugsicherheit vorschreibt. Das ist eine der Vergünstigungen, wenn man ein B-Promi ist. Es läuft alles wirklich gut. Heute. Und dann läuft es nicht mehr gut. Dank des freundlichen Stewards weiß ich mittlerweile exakt, in welchem Moment ich spürte, dass irgendetwas nicht stimmt. Nach 18 Tagen im Koma, 26 Tagen auf der Intensivstation und 34 weiteren Tagen im Krankenhaus zog ich Handschuhe an, wischte ein paar Mal mit einem Desinfektionstuch über den Bildschirm meines Laptops und schaltete ihn an. Und dann stellte ich fest, dass seit dem Start der Folge nur 21 Minuten vergangen waren. Etwas sehr, sehr Seltsames und Falsches geschieht mit mir. Ich muss den Laptop schließen. Eiskalter Schweiß läuft mir über die Stirn. So viel, dass ich Kira, die links neben mir sitzt, um ein Papiertaschentuch bitte. Sie ist ganz in ihr E-Book versunken und nimmt, ohne aufzusehen, eine Packung Taschentücher und reicht sie mir. Ich ziehe eines heraus, dann ein zweites. Da stimmt definitiv was nicht. So was habe ich noch nie erlebt. Es ist noch nicht mal ganz klar, was ich da durchmache. Es tut ja nichts weh. Ich habe nur das seltsame Gefühl, mein ganzes System versagt. Und dann sage ich, ich glaube, ich muss mal aufstehen. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass ich mir kaltes Wasser ins Gesicht spritzen sollte, um mich ein bisschen besser zu fühlen. Glücklicherweise war die Toilette frei. Jedes Handeln bedarf der Reflexion, obwohl wir das normalerweise gar nicht bemerken. Jetzt aber musste ich eine bewusste Anstrengung unternehmen, um zu verstehen, was passierte und was ich als nächstes tun musste. Dies ist die Toilette. Ich muss die Verriegelung finden. Da sind Dinge mit verschiedenen Farben. Das ist wahrscheinlich der Riegel. In diese Richtung schieben? Nein, in die andere. Okay, da ist der Wasserhahn. Ich muss draufdrücken. Wie mache ich das? Meine Hand. Wo ist meine Hand? Ah, da ist sie. Wasser. Ich muss es mir ins Gesicht spritzen. Im Hinterkopf habe ich nur einen Gedanken, der keine Mühe erfordert und alles andere verdrängt. Ich halte das nicht länger aus. Ich wasche mir das Gesicht und setze mich auf die Toilette. Mir wird zum ersten Mal klar, ich bin erledigt. Ich dachte nicht, ich bin wahrscheinlich erledigt. Ich wusste, dass es so war. Bombardiert mit Milliarden falscher Signale, verliert das Gehirn komplett die Orientierung, kann nicht verarbeiten, was passiert und fährt schließlich alles herunter. Nach einer gewissen Zeit stellt die Person das Atmen ein, das letztendlich auch vom Gehirn kontrolliert wird. So funktionieren Nervenkampfstoffe. Das weiß er jetzt. Ich unternehme noch eine Anstrengung und gehe im Geiste meinen Körper durch. Herz, keine Schmerzen. Magen, alles okay. Leber und innere Organe, nicht das leichteste Unwohlsein. Gesamtzustand, grauenhaft. Dies ist zu viel. Ich bin dem Tode nahe. Ich stehe im Gang und sage mir selbst, dass ich um Hilfe bitten muss. Doch um was kann ich diesen Stuart bitten? Ich kann nicht einmal genau sagen, was mir fehlt oder was ich brauche. Ich schaue zurück zu den Sitzen, gehe dann aber in die andere Richtung. Jetzt stehe ich vor der Bordküche, 5 Quadratmeter mit Wägelchen für Mahlzeiten, den Ort, zu dem man auf einem langen Flug geht, wenn man was zu trinken braucht. Ich fühle mich überwältigt von der Unmöglichkeit zu verstehen, was da gerade passiert. Das Leben entgleitet mir. Ich habe nicht den Willen, dem zu widerstehen. Ich bin erledigt. Dieser Gedanke wird rasch übermächtig und ersetzt das vorherige, ich halte das nicht länger aus. Der Steward schaut mich fragend an. Es ist offenbar derselbe, der so getan hat, als sähe er meinen Laptop nicht. Ich versuche noch einmal Worte zu finden. Zu meiner Überraschung gelingt es mir, den Satz »Ich bin vergiftet worden und werde sterben« herauszubringen. Er schaut mich ohne Erschrecken an oder auch nur Sorge. Er hat sogar fast ein Lächeln auf den Lippen. »Was meinen Sie?« fragt er. Sein Gesichtsausdruck wandelt sich aber radikal, als er sieht, dass ich mich zu seinen Füßen auf den Boden der Bordküche lege. Ich falle nicht hin, ich breche nicht zusammen, ich verliere nicht das Bewusstsein, aber ich habe einfach das unbedingte Gefühl, dass es sinnlos und dumm ist, auf dem Gang zu stehen. Schließlich sterbe ich. Und Menschen sterben, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich mich irre, im Liegen. Ich liege auf der Seite und starre die Wand an. Ich fühle keine Peinlichkeit und keine Angst. Die Menschen beginnen herumzurennen, ich höre Schreckensrufe. Eine Frau brüllt mir ins Ohr. »Sagen Sie, wie fühlen Sie sich? Sagen Sie, haben Sie einen Herzanfall?« Ich schüttle schwach den Kopf. »Nein, mit dem Herzen habe ich keine Probleme. Ich habe gerade noch Zeit zu denken. Alles Lüge, was so über den Tod gesagt wird. Es ist nicht so, dass mein ganzes Leben im Schnelldurchlauf an mir vorüberzieht. Auch die Gesichter meiner Liebsten tauchen nicht auf. Ebenso wenig Engel und auch kein blendendes Licht. Ich sterbe mit dem Blick auf eine Wand. Die Stimmen verschwimmen und die letzten Worte, die ich höre, sind die einer Frau. Nein, bleiben Sie wach, bleiben Sie wach. Und dann sterbe ich. Spoiler-Alarm, ich bin natürlich nicht gestorben. Und jetzt beschreibt er, wie er endlos im Krankenhaus liegt und wie er überhaupt nicht begreift, was um ihn herum passiert. Also es alles sind 2 Monate, oder? Hast du gesagt? 3, ich glaube 3 Monate. Ja, Monate. Okay. Er wird ja gerettet, die machen ja eine Notlandung. Ja. Und er wird dort in einem Krankenhaus irgendwo zwischen Tomsk und Moskau wird er aufgenommen und behandelt. Und die Angela Merkel holt ihn dann raus und bringt ihn in die Charité durch eine Direktverhandlung mit Putin. Und die auf den Charité stellen sie ihn wieder auf die Beine. Das gelingt denen da. Und die Ärzte, die ihm geholfen haben, sind alle verschwunden. Diese russischen Ärzte. Gott, oh Gott, oh Gott. Echt? Ja. Die können das nicht habe ich erzählen. Jedenfalls gelesen. Das können nicht erzählen, was mit ihm passiert ist. Ja, sie sind einer, ich glaube, der allererste Notarzt, der ist tot. Und die anderen sind irgendwie nicht mehr auffindbar. Und dann schreibt er im September, 21. September 2020, schreibt er über die Liebe. Julia und ich, Julia ist seine Frau, hatten am 26. August Hochzeitstag. Wir sind seit 20 Jahren verheiratet. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ihn verpasst habe und dieses heute schreiben kann, weil ich jetzt ein bisschen mehr über die Liebe weiß als vor einem Monat. Ihr habt die Szene 100-mal in Filmen gesehen und Schilderungen davon in Büchern gelesen. Ein Mensch liegt im Koma und ein anderer bringt ihn durch seine Liebe und unablässige Fürsorge wieder ins Leben zurück. Und natürlich war es auch bei uns so, in strenger Übereinstimmung mit dem Kanon klassischer Filme über Liebe und Koma. Ich schlief und schlief und schlief. Und Julia Nawalnaja kam mich besuchen, sprach zu mir, sang mir Lieder vor und spielte Musik für mich. Ich kann nicht lügen, ich erinnere mich an nichts davon. Ich will euch sagen, woran ich mich erinnere. Vielleicht kann man es eigentlich nicht als richtige Erinnerung beschreiben. Es ist mir eine Sammlung allererster Sinneswahrnehmungen und Emotionen. Und da musste ich an die Geburt denken, Johanna. Ja. So ähnlich ist das jetzt hier auch. Die allerdings waren mir so wichtig, dass sie sich für immer in mein Gehirn eingeprägt haben. Ich liege hier, man hat mich schon aus dem Koma geholt, aber ich kann niemanden erkennen und ich verstehe nichts, was passiert. Ich kann nicht sprechen und weiß nicht, was Sprechen ist. Mein einziger Zeitvertreib ist darauf zu warten, dass sie kommt. Wer sie ist, da bin ich mir unsicher. Wie ein Baby. Ich weiß noch nicht mal, wie sie aussieht. Wenn ich es trotz der Schwierigkeiten, mit meinen Augen einen Gegenstand zu fokussieren, schaffe, etwas zu erkennen, gelingt es mir nicht, das Bild zu speichern. Aber sie ist anders, so viel steht fest. Also liege ich einfach da und warte auf sie. Sie kommt und ist die Hauptperson im Raum. Sie streicht mein Kissen glatt und sorgt dafür, dass ich bequem liege. Sie hat keine leise, mitleidige Stimme, sondern spricht fröhlich und lacht. Sie erzählt mir was. Wenn sie in der Nähe ist, ziehen sich meine idiotischen Halluzinationen zurück. Es fühlt sich gut an, wenn sie da ist. Dann geht sie und ich bin traurig und warte wieder auf sie. Ich zweifle nicht einen Moment daran, dass es eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt. Sowas wie: Ich höre die Stimme meiner Frau, mein Gehirn schüttet Dopamin aus und ich fühle mich besser. Jeder Besuch war buchstäblich therapeutisch und das Warten auf sie steigerte die Dopaminausschüttung noch. Doch egal, wie beeindruckend die naturwissenschaftliche und medizinische Erklärung klingt, ich weiß jetzt sicher, einfach aus eigener Erfahrung, dass Liebe heilt und einen ins Leben zurückbringt. Julia, du hast mich gerettet und das sollte in die Lehrbücher für Neurobiologie aufgenommen werden. Der Theologe Eberhard Jüngel, der hat ein Buch über Tod geschrieben und der hat es Tod definiert als Beziehungslosigkeit. Tod ist Beziehungslosigkeit. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, auch dieses biologische Sterben in unseren biblischen Texten, in diesen alttestamentlichen und neutestamentlichen Texten gar nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist die Beziehung zum Beispiel zu, die Toten loben Gott nicht, eine Beziehung aufrecht zu erhalten. Und deswegen ist ja auch die einzige Definition, die es von Gott gibt in der Bibel, ist Gottes Liebe. Das ist die sozusagen die schönste Art der Beziehung. Ich will jetzt, damit hier der Vollständigkeit Genüge getan ist, werde ich jetzt noch den Schluss hier vortragen aus dem Matthäusevangelium. Und dann können wir auch gleich an die Apostelgeschichte anschließen, die sich ja jetzt hier mit der dann und die Bibel weitergestaltet. Wir kommen ja dann in die Zeit nach Jesus und sozusagen die Gründung der Kirche. Aber ich lese einfach jetzt den Schluss vor vom Matthäusevangelium. Ich finde so schön und so großartig seine Schilderung, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt jetzt, von der Passion ist, desto kläglicher ist sozusagen das Ende hier. Die Auferstehung. Stumpfes Ende. Ja. So, jetzt hör zu. Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige der Wächter in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten, die Jünger sind bei Nacht und Nebel gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter Pilatus davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie es ihnen gesagt worden war. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Die 11 Jünger, und jetzt ist jetzt das Ende dieses Evangeliums, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, Galiläa, also weit der weg. Berg der Verklärung. Ja. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Damit endet das Matthäusevangelium. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Ja, und damit schließen wir ja dann auch an. Und deswegen. Und erzählt diese Geschichte weiter. Das ist die Botschaft des Matthäus und der Beginn sozusagen der Kirche. Aber der Matthäus Er erzählt ja jetzt, dass diese römischen Soldaten bestochen worden sind, aber das größte Bekenntnis ist ja während der Passionsgeschichte der römische Hauptmann, der dann den sterben sieht. Wahrlich. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Insofern wird das ja auch einem Ausländer sozusagen und einem römischen... Besatzer in den Mund gelegt. Ja. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Gut, also die Auferstehung haben wir jetzt auch abgearbeitet. Ja, vielen Dank für den Nadolny. Das ist, wenn du es vorliest, liest es so, als hätte er das diktiert. Als erzählt er das jemandem. Kann sein. Es steht nicht dabei, wie es verfasst worden ist. Ich glaube, der hat das nicht geschrieben, der hat es diktiert. Kann gut sein. Mhm. Kann gut sein, seinen Anwälten wahrscheinlich. Und die haben es dann aus dem Knast rausgeschmuggelt. Womöglich. Denn er hat es ja im Gefängnis geschrieben. Ja, und der ist natürlich, hat auch eine gewisse Unsterblichkeit jetzt gewonnen, weil er ist ja dann gegen den Rat aller wieder zurück. Ja, stimmt. Er ist ja nach seiner Auferstehung wieder zurück und ist sehenden Auges in den Tod gegangen. Das ist er, ja. Das hat das was ist natürlich bisschen, heldenhaft. Das hat ein bisschen was Jesuanisches das an sich. Der das war, hat glaube was ich, auch. Der war auch, glaube ich, der hat sich dann irgendwie auch ziemlich als Christ gefühlt, oder? Ja, der war am Schluss sehr fromm. Das haben wir ja hier auch schon vorgelesen, diesen Text, den er geschrieben hat, darüber, dass er mit Jesus in der Zelle ist. Er sieht sich schon in dessen Nachfolge. Also er legt es auch drauf an. Es ist kein Zufall. Gut, mit diesen Worten wollen wir uns jetzt verabschieden und das nächste Mal geht's ohne Jesus weiter. Ja, aber spannende Geschichten. Spannende Geschichten gibt's noch ein paar. Apostelgeschichte. Mhm. Apostelgeschichte und dann natürlich Apokalypse. Aber wer nochmal sich mit der Auferstehungsgeschichte beschäftigen will, soll doch einfach zurückscrollen in diesem Podcast und sich die Folge »Warum wir glauben, was es nicht gibt« nochmal anhören zu Ostern des Jahres 2024. Da geht es auch schon um diese Story hier. Tschüss. Tschüss. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.